September von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. September. Es riss entzwei der Nebel, durchbohrt vom Sonnenstrahl. Sieh da, des Herbstes Herold, der mutige Admiral, der Nebelmeereswogen, ankernd im Gartengrund, tat mit den roten Wimpeln die Tagesordnung kund. Die Wespen an den Honig, die Amseln ans Spalier, von Pfirsichen und Trauben ist süße Fülle hier. Aber die Menschenkinder, die freien Herren der Welt, zu Fuß, zu Ross, zu Wagen, über Gebirg und Feld. Auf einer Laube stehend vernahm ich diesen Gruß. Den Berg hinauf zu klimmen träumte bereits mein Fuß. Da, trau ich meinen Ohren, hab ich mich nicht geirrt, ein Rösslein hör ich schnauben, ein neckisch Lachen girrt. Ja, das ist ihre Stimme, den Kobold kenn ich drin. Willkommen und gefangen, verwegene Reiterin. Gefangen und gebändigt mit Willensübermacht. Ei, blicke nicht so finster aus deiner Wimpernacht. Wie hart du mir auch drohest mit deiner Augenjoch, meinst du, ich spür's nicht deutlich? Weißt du, du liebst mich doch. Hörst du die Herden läuten? Merkst du den Taubenflug? Und um die goldenen Reben den Silberschleierzug? Aus, lass uns jauchzen und jagen, schnell sattelt mir mein Pferd. Die Welt an diesem Tage ist deiner Schönheit wert. Dein Haupt zu krönen funkelt der blaue Edelstein, doch ich an deiner Seite will schauen, dich allein. Und wenn wir heimwärts kehren, abends beim Sternenschein, mit Bildern reich beladen, die Glieder müd und schwer, Jubel und Sang im Herzen und Schweigen um uns her, zufrieden mit uns selber und miteinander rein, dann wird dir's Lust gewesen und Glück geworden sein. Ende von September. Aufgenommen von Boris Greff.